Konversation. Beantworten Sie die folgenden Fragen bzw. Zusatzfragen zum Thema Arztbesuch. 1. Wie sollte man Krankheiten vorbeugen? Regelmäßige Arztbesuche sind immer wichtig, um Krankheiten rechtzeitig zu erkennen und zu behandeln. Man sollte seine körperlichen Beschwerden ernst nehmen. Viele denken, die Schmerzen verschwinden von alleine. Aber man darf nicht darauf hoffen. Auch wenn der Patient Angst vor Ärzten hat, sollte er bei den ersten Anzeichen von Krankheiten den Haus- oder Facharzt aufsuchen. Abgesehen davon ist eine gesunde Ernährung wichtig. Bei vielen Menschen tritt häufig Mangelernährung auf, weil sie nicht genug oder zu einseitig essen. Sie sollten bei Bedarf auch über die Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, das heißt Vitaminen, Mineralien und Spurenelementen nachdenken. 2. Was ist der Unterschied zwischen einem Hausarzt und einem Facharzt? In Ungarn darf der Patient seinen Arzt selbst auswählen. Man unterscheidet hierbei zwischen Hausärzten und Fachärzten. Erstere sind Allgemeinmediziner und sind für Kranke rundum zuständig. Man sucht sich einen festen Hausarzt, an den man sich wendet, wenn man krank ist. Der Hausarzt hört dem Patienten zu, erklärt ihm, warum und wie er ihn behandelt und überweist ihn bei Bedarf an geeignete Fachärzte. Diese sind auf bestimmte Bereiche spezialisiert, zum Beispiel Chirurgie, Augenheilkunde oder Gynäkologie. Ich kann auch direkt zum Facharzt gehen. Ohne eine Überweisung ist es aber komplizierter und teurer. Wenn man mit seinem Arzt nicht zufrieden ist, kann man einen anderen wählen. 3. Was tun Sie für Ihre Gesundheit? Ich habe eine positive Lebenseinstellung und Ausgeglichenheit. Für mich bedeutet Gesundheit, dass ich körperlich und seelisch fit bin und an keinen Krankheitssymptomen leide. Der Schlüssel für die gesunde Lebensweise sind die abwechslungsreiche Ernährung und der sportliche Lebensstil. Sport hilft, Stress abzubauen und stärkt das Immunsystem. Dadurch wird man sogar geistig fit. Das ermöglicht mir, Krankheiten vorzubeugen. Ich ernähre mich zudem gesund, soweit es geht. Ich nehme mir die Zeit, in Ruhe zu essen und verzichte auf Fertiggerichte und Fastfood. In den Wintermonaten achte ich darauf, dass mein Organismus genug Vitamine und Spurenelemente bekommt. Außerdem gehe ich regelmäßig zur Vorsorgeuntersuchung zu meinem Hausarzt. 4. Wann geht man zum Ernährungsberater? Zum Beispiel, wenn man an ernährungsbedingten Krankheiten leidet. Das sind Erkrankungen, die teilweise durch eine ungesunde Ernährung und Alkoholkonsum hervorgerufen werden können. Erhöhter Blutdruck, Diabetes, Lebensmittelallergie und Mangelerscheinungen gehören sicherlich zu diesen Erkrankungen. Es ist möglich, den Krankheitsverlauf durch eine Ernährungsumstellung zu bremsen. Das ist dann eine von Ernährungsberater empfohlene Diät, die aber nicht bedeutet, dass der Patient weniger isst, sondern nur, dass er lernt, sich anders zu ernähren. Essstörungen wie Bulimie und Anorexie haben natürlich sehr viel mit Essen zu tun, doch sie haben einen psychischen Hintergrund. 5. Was macht einen guten Zahnarzt aus? Ein guter Zahnarzt ist für den Patienten meist auf den ersten Blick zu erkennen. Er ist von Bekannten und Freunden empfohlen worden. In der Praxis achtet er auf eine einwandfreie Hygiene. Er trägt bei der Arbeit Handschuhe und Mundschutz. Ein guter Zahnarzt nimmt sich bei der Kontrolluntersuchung viel Zeit. Dabei klärt er mich über die verschiedenen Therapiemöglichkeiten und die Vor- und Nachteile auf. Es ist von Vorteil, wenn er kommunikativ und witzig ist, damit der Patient nicht in Panik gerät. Moderne Hightech-Geräte garantieren keine erfolgreiche Behandlung. Daher sollte keiner die Zahnarztwahl davon abhängig machen.